Leben geht alles vorüber, auch das Glück, doch zum Glück auch das Leid. Erst weinst du, dann lachst du darüber, und zum Schluss wird aus Leid Seligkeit. Mit 20 liebst du nachts den Mondenschein, mit 50 Sonnenschein, mit 70 nur den Wein. Im Leben geht alles vorüber, nützt die Zeit, lass uns heut glücklich sein. Mit 50 Sonnenschein, mit 70 nur den Wein. Im Leben geht alles vorüber, nützt die Zeit, lass uns heut glücklich sein.